und auch von Mariam, Imrans Tochter, die ihre Scham unter Schutz stellte, worauf wir in sie von unserem Geist einhauchten. Und sie hielt die Worte ihres Herrn und seine Bücher für wahr und gehörte zu den Allah demütig Ergebenen.